Hey Peter, jemand ruft um Hilfe. Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau? Vielleicht keins von beiden. Keins von beiden? Wie meinst du das, Just? Vielleicht ein Kind? Oder ob es Mr. Malcolm Fentress war? Dann wär's doch ein Mann gewesen. Ich weiß nicht. Oh Mensch, Just. Wir ziehen los, um einen verschwundenen Papagei zu suchen. Und bevor wir noch im Haus sind, schreit jemand um Hilfe. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird. Im Gegenteil. Es fängt doch recht aussichtsreich an. Scheint sich alles wieder beruhigt zu haben. Wir sehen mal nach. Zu diesem Haus zieht mich aber gar nichts hin. Es sieht aus, als hätte es lauter verschlossene Räume, die man besser nicht betritt. Ein ausgezeichneter Vergleich. Denk daran, dass wir ihn an Bob weitergeben, wenn wir wieder in der Zentrale sind. Wieso? Weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Ach so. Komm, wir schleichen uns näher ran. Aber vorsichtig. Ach, die Bäume und Büsche geben doch eine gute Deckung ab. Nicht so laut. Peter! Ja, Just, was ist? Hinter dir ein Mann, er hat eine... Was? So, da hab ich euch. Und nun mal ganz schnell ins Haus mit euch. Wollen noch mal sehen, was ihr im Schilde führt. Aber Sir, Sie brauchen es doch nicht mit der Pistole. Das ist doch wohl meine Sache. Also ab mit euch ins Haus. Und lasst euch ja nicht einfallen, wegzulaufen. Ihr würdet es bereuen, verstanden? Nicht weglaufen, Peter. Wir wollen Mr. Fentress doch überzeugen, dass wir in einer ganz legalen Angelegenheit hier sind. Ich könnte gar nicht rennen. Mir zittern die Knie, als ob ich eben erst laufen gelernt hätte. Was? Mach die Tür auf. Vergesst nicht, dass ich schieße, wenn ihr Dummheiten macht. Gut so. Und jetzt alle mal setzen. Sehr schön. Und nun mal raus mit der Sprache. Was wollt ihr hier, Wir wollten Ihnen einen Geschäftsbesuch abstatten, Mr. Fentress. So, ein Geschäftsbesuch bei mir. Und dazu schleicht ihr euch von Baum zu Baum wie Indianer auf dem Kriegsfahrt? Wir hörten jemanden um Hilfe schreien. Deshalb haben wir uns hinter den Bäumen versteckt. Einen Hilferuf wollt ihr gehört haben? Es war so, Sir. Wir wurden von Alfred Hitchcock, dem berühmten Regisseur, hergeschickt. Er sagte, sie vermissen ihren Papagei und die Polizei wolle ihnen bei der Suche nicht helfen. Wir sind Detektive und bereit, sie bei der Wiederbeschaffung ihres gefiederten Hausgenossen zu unterstützen. Ja, hier. Unsere Karte. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Dritter Detektiv, verantwortlich für Recherchen. Und Archiv Bob Andrews. Ich bin Justus Jonas und das ist mein Kollege Peter Shaw. Und was bedeuten die drei Fragezeichen? Bezweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten? Hm? Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und Geheimnisse jeglicher Art zu lüften. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma. Schon gut, ich verstehe. Ihr seid also hier, weil ihr das Geheimnis um meinen verschwundenen Papagei klären wollt. Ja, Sir. Wenn ich das nur glauben könnte. Tja, was mache ich nur mit euch? Was mache ich nur mit... Moment mal. Ich will mir eine Zigarette anstecken. Ja. So. Ich sehe mich leider gezwungen, euch... Bitte, Sir. Nein, nicht schießen, bitte. Nicht, Sir. Die Pistole ist... Ein Gasfeuerzeug. So ist es. Sie wollten uns also einer Nervenprobe unterziehen. Ja, so ist es. Mr. Hitchcock hatte mir euren Besuch telefonisch angekündigt. Er bat mich, euch ein wenig mal auf den Zahn zu fühlen. Es tut mir leid, dass ich euch keinen Fall bitten kann. Ja, dann ist der Papagei gar nicht weg. Aber Mr. Hitchcock sagte, Sie nehmen es sich so zu Herzen. Oh ja, schon, aber jetzt ist der Lucky wieder da. Lucky? Lucky, ja, so heißt der Papagei. Das leitet sich von Lucullus ab. Lucullus war nämlich... ein berühmter römischer Feldherr und Schlemmer. Und der Papagei ist ein Komödiant dazu. Ich brachte ihm bei, Sklave zu spielen. Sklave hinter Gitterstäben. Und der schreit das Biest eben mal ab und zu um Hilfe. Das gehört einfach dazu. Dürfen wir ihn einmal sehen? Nein, das geht nun wieder leider nicht. Tut mir sehr leid. Der schläft jetzt unter einem Tuch. Naja, dann gibt's hier nichts mehr zu ermitteln. Es freut mich, dass Ihr Papagei wieder da ist, Mr. Fentress. Also, ich danke euch. Eure Karte behalte ich mal hier, für alle Fälle natürlich. Und auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut. Ja, und nun hopp, hopp, hopp. Los, abhauen. Auf Wiedersehen.